Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Contrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Freitag, 9. Juli 2010. Willkommen im Niemandsland. Meine Wohnung ist verödet, meinen Spiegel schlag ich kurz und klein. Ich bin nicht der, der ich sein will und will nicht sein, wer ich bin. Mein Leben ist das Chaos, schau mal genauer hin. Ich bin tierisch eifersüchtig und ungerecht zu Frauen. Und wenn es ernst wird, bin ich noch immer abgehauen. Ich frage gerade dich, macht das alles einen Sinn? Mein Leben ist ein Chaos, schau mal genauer hin. Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg. Aber ich steh nur hier oben und sing mein Lied. Ich bin dauernd auf der Suche und weiß nicht mehr wonach. Ich zieh nächtelang durch Bars, immer der, der am lautesten lacht. Niemand sieht mir an, wie verwirrt ich wirklich bin. Alles nur Fassade, schau mal genauer hin. Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg. Du bildest dir ein, ich weiß, wie alles geht. Oh, du denkst, ich hab alles im Griff und kontrollier, was geschieht. Aber ich steh nur hier oben. Sing mein Lied. Ich steh nur hier oben und sing mein Lied. Stell dich mit mir in die Sonne oder geh mit mir ein kleines Stück. Ich zeig dir meine Wahrheit für einen Augenblick. Ich frage mich genau wie du, wo ist hier der Sinn? Mein Leben ist ein Chaos, schau mal genauer hin. Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg. Du bildest dir ein, ich weiß, wie alles geht. Oh, du denkst, ich hab alles im Griff und kontrollier, was geschieht. Aber ich steh nur hier oben. Heute in unserem Niemandsland, an diesem wirklich glühend heißen Sommertag. Wir schwitzen hier, also ich würde mal sagen, hier im Studio haben wir mindestens 45 Grad. An diesem schönen, klebrigen, schwülen, absolut heißen Tag, die Themen im Niemandsland. Zuerst einmal gibt es Informationen über den Amnesty International Bericht, über Schläger in Uniform, die Amnesty-Studie zur Polizeigewalt in Deutschland. Das wird ein Thema sein. Eine kleine Nachlese zum 0:1 Spiel der deutschen Fußballnationalelf gegen Spaniens, kann man schon sagen, fast Zaubertruppe. So kann man die ruhig nennen. Und die Topmeldung: Fritz Teufel ist tot. Im Himmel ist der Teufel los. Gib mir Geduld und auch mehr Zeit. Lass mich die Drogen übersehen. Und lass John Lennon wieder auferstehen. Ich wär gern besser als ich bin. Ist nicht schlimm, ich krieg's nicht hin. Dafür zünd ich die Kerzen dann von beiden Seiten an. Was damit anfangen können. Das ist nicht der Boss, Bruce, sondern es ist Markus Siebert. Markus Siebert, Beweg dich, live 2008. Ich kann nicht fühlen, bin angezählt, wie Wüstensand verbrannte Erde. Seh den Mond vorüberziehen und ich seh die Engel der Vergangenheit. Ich schmeck deinen süßen Kuss, such den Sinn, den dein Kuss mir gab. Weiß nicht, was ich tun muss. Ich schließ die Augen und du rufst mir zu. Komm, steh auf und beweg dich. Stay out. klatscht nur ein Tönnimmer wie die Hände. Niemand fragte. Vor dem letzten Schuss dachte ich, hätte Zufriedenheit, alles zu wissen, was ich über mich wissen muss. Fühl deine Zärtlichkeit, such den Sinn, den dein Herz mir gab. Weiß nicht mehr, was Leben heißt. Ich schließ die Augen und du rufst mir zu. Komm, steh auf und beweg dich. Komm, steh auf und beweg dich. Komm, steh auf und beweg dich. Komm, steh auf und beweg dich. Baby, komm, steh auf, baby. Komm, steh auf, baby. Komm, steh auf, baby. Komm, steh auf. Rede mir ein, ich hätte noch eine Wahl. Schlucken zu unendlich weh. Wenn die Zeit gekommen ist, um zu zahlen, ich fühl deine Menschlichkeit. Seh den Sinn, den dein Blick mir gab. Ich fühl deine Zärtlichkeit. Ich schließ die Augen und ja, Markus Siebert, auch heute im Studio natürlich, Nasila und Werner. Hallo, ich begrüße euch. Hallo, schönen guten Tag. Wie geht's, Nasila? Gut, ich sterbe nur vor Hitze. Ja, es ist, ich habe es eingangs gesagt, wir sind hier bestimmt bei über 40 Grad im Studio, oder? Ja, doch. Gut, du schwitzt ja nicht. Du hast uns das ja vorhin gestanden. Ja, ich kann nicht schwitzen. Also ja. Ganz selten kommt es mal vor, dass ich schwitze. Aber das macht es irgendwie nicht besser, weil Schwitzen ist eigentlich immer eine ganz gute Sache. Ja. Die Flüssigkeit, die auf dem Haut liegen bleibt, die kühlt ja dann irgendwie ab in Kombination mit dem Wind, der dann an einem vorbei weht. Und diesen Effekt habe ich zum Beispiel nicht. Du bist Medizinerin, das merkt man, du erklärst uns das ganz genau. Werner, und schwitzt du ganz ordentlich, oder was? Ja, also zuerst mal möchte ich mich auch begrüßen, euch auch und alle Hörer begrüßen. Und schwitzen tue ich auch, besonders jetzt, wo ich gerade die Treppe hochgegangen bin. Und es ist wie, wir reden ja heute über den Teufel, ne? Wie auf der Hölle, so heiß wie in der Hölle. Aber vielleicht brauchen wir das auch. Wir wollen uns ja auf einen heißen Herbst vorbereiten. Dann verstehen wir das mal schon als Training. Komm, steh auf und beweg dich. Das kann man auch durchaus als politische Aufforderung verstehen. Von Markus Siebert, etwas zu tun gegen die Vampire, die das Volk aussaugen. Wollt ihr nochmal? Nochmal, ja? Baby, come stay out, baby. euch. Ja, das ist ein ganz langes Outro. Achtung, die sind immer noch nicht fertig. Jetzt. Jo. Ja. Niemandsland. 9. Juli 2010. Vielleicht ein kleiner Gruß an unsere argentinischen Freunde, alle Argentinier von Niemandsland. Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No tengo acento, se perdió. Es gibt im Deutschen viele, viele Redewendungen, die haben den Teufel als Hauptprotagonisten. Zum Beispiel, hier ist der Teufel los, geht zum Teufel. Was ist das denn zum Teufel? Teufel auch, in Teufels Namen. Der Teufel soll ich holen, holt der Teufel, holt der Satan, holt der Daifi. Der Daifi war da. Der Teufel scheißt immer auf den gleichen Haufen. Wer nun tot ist, ist nicht der Teufel selbst, nicht Mephistopheles, kein Unterteufel, sondern der Teufel, den wir alle so gerne hatten, den wir alle mochten, der Fritz-Teufel. Im Himmel ist der Teufel los, so überschreibt die Taz am Mittwoch dieser Woche auch den Nachruf auf diesen interessanten, bizarren Happening-Künstler. Diesen Vollkornbäcker, Kommune 1 Bewohner, Spaßguerriero, Humoristen, Fahrradkurier und Taz-Reporter Fritz Teufel. Am Dienstag starb er im Alter von nur, müsste man sagen, nur 67 Jahren. Was habe ich vorher gesagt? Worüber haben wir geredet? Fritz Teufel natürlich. Fritz Teufel, ja. Der alte 68er ist tot, 67 ist er geworden. Teufel ist tot und der Papst lebt immer noch. Er war, ja, was er studiert hat, er ging, 63 ging er von Ludwigsburg nach Berlin zum Studieren. Er hat dort dann Publizistik studiert, Germanistik und Theaterwissenschaft. Aber er war auch ein großer Poet, viele wissen das vielleicht gar nicht. Zu Tschernobyl hat er zum Beispiel gereimt, wo er angespielt hat auf die Feuerwehrleute, die dort eingesetzt wurden. Wodka mit Jod macht Wangen rot. Schwarzer Afghan im Lebertran schützt Kinder gegen Strahlenwahn. Ja. Und auch in diesem Zusammenhang, nur einer freut sich ungeheuer in seiner Eigenschaft als Teufel am nuklearen Höllenfeuer. Persodent mit Irium macht die Zähne schwarz und krumm. Ja, das war der Poet. Was können wir sonst noch über ihn sagen? Wir werden eine Menge über ihn sagen. Bevor wir etwas über ihn sagen, hören wir ihn erst einmal und dann erklären wir ein bisschen sein Leben. Es lohnt sich, das zu kennen. Es ist, würde ich sagen, fast ein nicht exemplarisches Leben im Sinne von mustergültig, sondern im Gegenteil. Es ist ein Leben, wie es vielleicht doch viel mehr Leute führen sollten. Ein unbequemes, exzentrisches, immer quer gegen den Strom gerichtetes Leben. Fritz Teufel. Mein Eindruck oder nach meiner Weltanschauung ist feines Benehmen einerseits, Zärtlichkeit. Und das gilt aber vielleicht nur unter Leuten, die Widerstand leisten, weil es einfach notwendig ist, weil man sonst, wer sich anpasst, der kann eigentlich nicht zärtlich sein. Das ist meine Erfahrung. Die andere Geschichte ist aber die, dass feines Benehmen im Widerstand notwendig, unkonventionell und kriminell ist. Also zum Beispiel, er möchte allen Leuten die Hände schütteln, ich möchte gerne meinen Bundesminister nass machen. Aber dann gleiches Recht für alle, ich möchte auch. Ich muss das kurz erklären. Er hat jetzt eine Wasserpistole rausgeholt und hat einen Bundesminister nass gespritzt. Fritz Teufel beschießt Bundesminister Hans Matthöfer. Das tat er am 19. Februar 1986. Wir haben hier ein kleines Video laufen. Er hat den Bundesminister, der macht ein langes, mürrisches Gesicht. Und dann noch mit Farbe. Mit Farbe auch noch. Machen Sie mich doch auch mal nass. Ich möchte auch was dazu sagen, Herr Teufel. Nicht? Aber ordentlich. Das ist nicht toll, das Ding. Das Nein, kommt. Darf ich mal... Oh. Ja, das Waffel aus einem Clown, eine Clownerie dieses Meisters der politischen Clownesken, Fritz Teufel. Er hat also den Minister Matthöfer mit einer Wasserpistole nass gespritzt. Und nicht nur einfach nass gespritzt, sondern sogar mit Farbe nass gespritzt. Wir haben ihn gehört über Zärtlichkeit sprechen, Werner. Ja, wie alles anfing, das fing an, sagen wir, Mitte der 60er Jahre, in der Zeit des Vietnamkriegs, Barclay in Kalifornien, Flower Power, Berlin, Studentenbewegung, 2. Juni, Schah-Besuch und ohne Sorge wird erschossen, Polizisten. Ja, Werner, vielleicht der wichtigste Tag im Leben des Fritz Teufel, der 2. Juni 1967. Genau. Ja. Also in dieser Zeit ist Teufel wichtig geworden. Er war 20 Jahre alt, wo er dann nach Berlin kam und Mitbegründer der ersten, vielleicht nicht ersten, aber der bekanntesten Kommune, heute würde man sagen Wohngemeinschaft, die K1, Langhans, Kunzelmann, Uschi Obermeier, diese Leute, ja, der langhaarige Bürgerschreck, Protestaktionen, Happenings, Spaßgerilla und, wie du gerade gesagt hast, der 2. Juni 1967, an diesem Tag, wo es Demonstrationen gegen den Schah gibt, in Berlin vor der Oper, ohne Sorg erschossen wird, wird auch Fritz Teufel festgenommen, angeblich mit Steinen geworfen, das kann ja gut sein, oder auch wegen Redelsführerschaft. Ne? Und da saß er dann ein halbes Jahr im Knast und musste dann aber wieder mangels Beweisen entlassen werden. Draußen gab es eine riesen Solidaritätsbewegung für ihn. Er wurde bekannt wie ein bunter Hund, unter anderem auch wegen solcher Aktionen wie, wo der damalige US-Vizepräsident Humphrey, das war zur Zeit von vom Tag, als der Reagan kam, der Reagan-Administration, wo er verhaftet wurde, weil er ein Bombenattentat vorbereitet hat auf diesen US-Vizepräsidenten, wird er verhaftet und es stimmt, er hatte tatsächlich ein Bombenattentat vorbereitet, nur stellte sich dann raus, dass die Bomben Pudding waren und Mehltüten. Damit wollten sie den US-Vizepräsidenten. Ja, das war die berühmte Puddingbombenaktion in West-Berlin. Vielleicht darf ich noch was einflechten, Werner. Als Teufel in den Knast musste, nach den sogenannten Schah-Unruhen, wie das damals so schön hieß in der bürgerlichen Presse, da gab es über 20 Zeugen, die Teufels Unschuld bestätigten und trotzdem verschwand er 148 Tage im Knast. Ja. Das war Justiz, sagen wir mal. Und sowas Ähnliches hat sich dann wiederholt. Also er durch diese offensichtliche Repression des Staates, durch die Hetze der bürgerlichen Presse, in erster Linie der Springerpresse, im Fernsehen, überall wurde gehetzt gegen die Linken, gegen die Studenten, gegen die Demonstranten und das hat es dann eben mit sich gebracht, dass auch Fritz Teufel sich radikalisiert hat, dass er plötzlich nicht mehr Farbeier produziert hat, sondern dann Molotow-Cocktails. 1969 ist er dann von Berlin nach München gegangen, in der Wohngemeinschaft wieder gelebt, hat dort Irmgard Möller kennengelernt, die dann später bei der RAF war, und hat sich also an radikalere Gruppen angenähert, die dann die Vorläufer waren von der Roten Armee-Fraktion und auch von einer anderen Gruppe, der 2. Juni, also nicht mehr Spaßguerilla, sondern Stadtguerilla. Und das war eben die Zeit, Anfang der 70er Jahre, wo diese Gruppen sehr viele und Aktionen gemacht haben. Da wird er mehrfach verhaftet in dieser Periode, und dann 1975, wo er da wieder mal verhaftet wird, findet man eine Pistole bei ihm. Und er wird dann entlarvt, sagen wir mal, als Mitglied dieser Gruppe 2. Juni. Und man macht ihm dann den Prozess. Es werden ihm angehängt die Lorenz-Entführung. Peter Lorenz war damals ein CDU-Politiker, der wurde entführt. Und dadurch sollten Häftlinge dann freikommen durch diese Aktion. Eine andere Aktion, die diese Gruppe auch gemacht hat, waren Richter zum Beispiel ins Knie zu schießen, Herrn Drenkmann. Und solche Sachen wollte man eben Fritz Teufel dann anhängen. Er wusste, dass er es nicht gemacht hat, sitzt dann aber 5 Jahre im Knast, sitzt er erstmal ab, Untersuchungshaft, und präsentiert dann erst nach 5 Jahren ein hieb- und stichfestes Alibi, wo er Zeugen beibringen kann und auch sonst beweisen kann, dass er in dieser Zeit überhaupt nicht daran teilgenommen haben kann, weil er in dieser Zeit in Westdeutschland gelebt hat, gearbeitet hat, unter falschem Namen, in einer Firma, die Klodeckel hergestellt hat. Und dann muss er eben freigelassen werden und hat es so eben wieder einmal geschafft, die Justiz, sagen wir, bloßzustellen. Ja, die Justiz zu necken, zu narren, zu foppen. Das war Fritz Teufel. Fritz Teufel war eigentlich eine Art Kultfigur auch der Studentenbewegung und der linken Szene. Die Taz schreibt in ihrem Nachruf über Fritz Teufel Folgendes: Für den Politstaat Teufel war es unmöglich, ein normales Leben zu führen. Von ihm wird schon Action erwartet. Die Aktionen, wie du gerade gesagt hast, halten mit dem Pudding-Attentat auf US-Vizepräsident Humphrey, mit Verkleidungsspektakeln, Farbeiern, Sit-Ins und politischem Schabernack. Damit hatten sie begonnen. Sie enden, wie auch schon gesagt, mit der Festnahme 1975, als man die Pistole fand. Er hatte ein Alibi, er hatte sogar ein hieb- und stichfestes Alibi und saß trotzdem 5 Jahre im Knast, ehe er dieses Alibi enthüllte. Die Taz schreibt auch noch, dass vielleicht auch alles ganz anders gekommen wäre, wenn Teufel sein Fahrrad nicht vergessen hätte, als er im lauen Mai 1963 aus dem schwäbischen Provinzstädtchen Ludwigsburg nach Berlin kommt, um Publizistik und Theaterwissenschaft zu studieren. In Ludwigsburg ist er als Nesthäkchen einer intakten, achtköpfigen, Zitat Teufel, Wahnsinnsfamilie aufgewachsen, so teufelvolle Anerkennung, vor allem über seine Mutter Lotte. Wenn der Junge im Doppelkopf gewinnt, kauft er sich Bücher. Er weint, als er eine historische Darstellung des Ersten Weltkriegs liest. Er verfolgt die ersten NS-Prozesse, fährt nach Stuttgart, setzt sich in den Gerichtssaal und ist erstaunt, wie sich die Angeklagten, Nazi-Verbrecher und die Richter zum Verwechseln ähnlich sehen. In Berlin knüpft seine damalige Freundin Sunhild erste Kontakte zum SDS. Teufel geht mit, er ist von der ungeheuren Magie von Rudi Dutschke fasziniert. Er wird aktiv, bei ersten Protestaktionen wird SDS-Mitglied. Zitat: Wir glaubten wirklich, die historische politische Fehlentwicklung des Nazi-verseuchten Deutschlands bzw. der Nazi-verseuchten Bundesrepublik korrigieren zu müssen. Und der eigentlich schüchterne, scharfsanfte schwäbische Moralist wird als Mitbegründer der legendären Kommune K1 zum Bürgerschreck mit langen Haaren und angeblichen Sexorgien. Er schwebt auf einer Wolke von 68. Es war eine tolle Zeit, so Teufel. Wir waren jung und unbekümmert. In den Jahren 1967 und 1968 herrschte eine solche Vertraulichkeit und Fröhlichkeit. Es war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung und dazu diese hippiemäßige Zärtlichkeit. Wir waren richtig selig und man konnte sich jeden Tag neu verlieben. Ich habe davon reichlich Gebrauch gemacht. Fritz Teufel. Ja, aber mich hat noch niemand gefragt. Darf ich noch eins sagen? Gerne. Ich glaube nämlich, dass Sie dies zum Beispiel nur gesagt haben, Koch, ja? Um wieder einmal zu sagen, dass Sie einen Kollegen haben, der Urologe ist und auch deshalb Teufel heißt. Um wieder mal zu sagen, dass Sie Frau Dr. Med Marianne Koch sind. Genau. Ich bedauere sehr, dass Sie die Sendung Was bin ich? Des Bayerischen Rundfunks immer wieder in den hohen Norden traten. Danke. Vielen Dank für Ihren Beitrag zu dieser Diskussion. Ich möchte Herrn Teufel noch eine Frage fragen und dann gehen wir zum nächsten Punkt über, wenn Sie einverstanden sind. Und das ist Folgendes. Herr Teufel, Sie haben sich in verschiedenen Veröffentlichungen eigentlich vom Terrorismus distanziert. Sie leben jetzt in Berlin und Sie leben, nachdem Sie sich per Arbeit den Anspruch auf eine Arbeitslosenunterstützung auch erworben haben. Sie leben von der Arbeitslosenunterstützung. Wie verträgt sich das mit Ihrem Verständnis vom Staat oder von Ihrer Ablehnung? Er hat gearbeitet, jawohl, das schon. Ich glaube nicht, dass ich dem Staat dadurch, dass ich von der Arbeitslosenunterstützung lebe, nütze. Und insofern ist es für mich kein Problem, davon zu leben. Dann wollte ich noch was sagen zum Herrn Langort. Sie haben die Frau Koch wirklich... Also ich weiß nicht, ob die Alugardinen wirklich so gut sind, aber... aber sie wollte mir wirklich nichts Böses mit ihren Fragen. Ich habe das wirklich gemacht. Nein, ganz im gemerkt, Gegenteil. Dass es sehr wohlmeinend das war. Und, wenn wir wohlwollend mit unseren Gästen umgehen, wird es von manchen anderen Gästen nicht so gern gesehen. Als ich gefragt worden bin, ob ich über feines Benehmen auch was sagen will, habe ich mir ja Gedanken dazu gemacht. Ja, das haben wir gerade schon gehört. Jetzt kommt der Ausschnitt, wo er spricht über feines Benehmen und Zärtlichkeit. Uschi Obermeier war ja die Braut von Rainer Langhans und sie war wirklich eins der hübschesten jungen Mädchen der Republik damals. Sie war das sexy Gesicht der jungen deutschen Studentenrebellion. Ja, Fritz Teufel, was noch? Weiter im Text, Werner. Ja, also wie wir gerade gehört haben, war wieder ein weiteres Beispiel dafür, was das einfach für ein witziger und schlagfertiger Typ war, der immer die Lacher auf seiner Seite hatte und aber eben doch wichtige Sachen immer und richtige Sachen gesagt haben. Dass er dann später nicht zur Roten Armee-Fraktion gegangen ist wie andere, sondern zum 2. Juni hat ja sicher auch was damit zu tun, mit dieser seiner Vergangenheit, seinem Erbe, so wie er eben war, als Person, weil die Aktionen, die der 2. Juni gemacht haben, die waren ja oft auch sehr witzig, nicht nur kriminell. Natürlich, das war ja die Spaßgeräte. Ja, also wenn die zum Beispiel Banküberfälle gemacht haben, haben sie nie vergessen, da auch so einen Karton Negerküsse oder Mohrenköpfe mitzunehmen und die dann, bevor sie geflüchtet sind, wieder zu verteilen an die Bankangestellten oder an die Bankkunden, die da waren. Also da kann ich schon verstehen, dass der am Ende zum 2. Juni gegangen ist. Und dann auch die Sache, wo er wirklich in aller Ruhe 5 Jahre absitzt, um dann erst sein Alibi zu präsentieren, hat er unter anderem auch deshalb gemacht, weil er eigentlich da bestanden hat, er als Angeklagter auf sein demokratisches Recht. Er muss nicht beweisen, dass er unschuldig ist, sondern der Staat muss beweisen, dass er schuldig ist. Ja, er wusste aber, er ist unschuldig und so hat es eben geschafft, diese Leute dann wieder mal lächerlich zu machen. Er hat da zu diesem Thema mit seinem Alibi auch noch mal etwas gereimt. Mein lieber Hut, diene mir gut, verlass mich nicht vor diesem saublöden, hochintelligenten Gericht. Hilf der Wahrheit ans Licht. Simsalabim. Fritz Teufel hat ein Alibi. Abracadabra. Damen und Herren, sehen Sie, Fritz Teufel hat auch ein B-Libi. Also das war die Sache mit dem Alibi. Und aber wo er also für mich wirklich sich unsterblich gemacht hat und für immer der Nachwelt erhalten sein wird, ist eine andere Geschichte. Wie hat es ausgesehen? In der damaligen Zeit war es ja fast normal, dass angeklagte Genossen vor Gericht sich geweigert haben, mitzuspielen. Einfach mit dem Argument, was hier passiert, ist Klassenjustiz. Gesagt haben, wir erkennen dieses Gericht nicht an, machen Sie, was Sie wollen. Ja? Und haben dann die Gelegenheit, ihren eigenen Prozess dazu benutzt, um die Richter und die Staatsanwälte lächerlich zu machen, haben die Aussagen verweigert, sind nicht aufgestanden, wenn das Hohe Gericht in den Saal betreten hat, und haben dafür in Kauf genommen, Ordnungsstrafen oder Beugehaft und so. Und Fritz Teufel ist dann aber doch einmal bei einer Gelegenheit doch aufgestanden, ganz langsam, wie gequält und mit dem Stoßseufzer. Ja, wenn es denn der Wahrheitsfindung dient. War nie gut in Deutsch und Mathematik, und nämlich schreibe ich nach wie vor mit H. Die Schule war noch nie mein Fall, ich weiß genau warum. Ich war einfach viel zu schlau dafür, hatte Wichtigeres zu tun. Trank ich immer Bier, als Limonade getarnt. Im Fahrradkeller wurde viel geflickt. Dass mir das nicht geschadet hat, kann man ganz klar sehen. Mir geht's besser als den anderen, die ihr Leben lang ackern gehen. Alles, was ich weiß, habe ich ganz bestimmt in keiner Schule gelernt. Alles, was ich weiß, habe ich ganz bestimmt in keiner Schule gelernt. Go, go, go, go, ula la la la la. Heute komm ich viel in der Welt herum. Ich weiß so ziemlich alles über Sex. Ich darf sogar mit grünen Haaren ins Grand Hotel hinein. Ich hab überall Kredit, aber wer lässt sich meiner fast vielleicht schon mal geküsst? Alles, was ich weiß, hab ich ganz bestimmt in keiner Schule gelernt. Alles, was ich weiß, hab ich ganz bestimmt in keiner Schule gelernt. Go, go, go, go. Alles, was ich weiß, hab ich. Alles, was ich weiß, hab ich. Alles, was ich weiß, hab ich. Alles, was ich weiß, hab ich. Alles, was ich weiß, hab ich. Alles, was ich weiß, hab ich. Alles, was ich weiß, hab ich. Ganz bestimmt in keiner Schule gelernt. Ja, ein anarchistisches Leben, das Leben des Fritz Teufel, ein anarchistisches Leben im Nachkriegsdeutschland, in der Bundesrepublik. Ein Thema, das Fritz Teufel immer beschäftigte, war auch das Thema der Gewalt, das überhaupt die ganze Generation beschäftigte. Gewalt, alle Gewalt geht vom Staat aus, so heißt es im Grundgesetz. Und wer da nicht mitmacht, der wird selber als Gewalttäter eingesperrt. Wer gewalttätig wird, ohne dass der Staat irgendwie impliziert ist, der bekommt es eben mit der Staatsgewalt zu tun. Was auch interessant war, war, dass der Mann, der Benno Ohnesorg ermordete, kaltblütig, aus kurzer Distanz ihn abknallte, ihn hinrichtete, war ein Stasi-Spitzel. Das hatten wir letztes Jahr sehr ausführlich hier geschildert und wir hatten darüber berichtet. Sie haben ihn natürlich erstmal alle gedeckt. Er war ein Polizeikollege, der wurde gedeckt. Alle, die ihn praktisch gesehen hatten, die ihn anklagten, die wurden als Terroristen bekämpft und beschuldigt. 1969 geht Fritz Teufel nach München, lebt in der Kommune Wacker-Einstein mit der späteren RAF-Kämpferin Irmgard Möller zusammen. Aus Farbeiern sind Brandsätze geworden, die Gewalt hat sich verselbstständigt. Die Festnahmen Teufels häufen sich. Mit der sogenannten Mai-Offensive der RAF 72 eskaliert der sogenannte bewaffnete Kampf. Auch Teufel will, dass etwas passiert. Im Nachhinein, bei seinem letzten Interview, ein halbes Jahr vor seinem Tod, das heißt, das Interview war Anfang dieses Jahres geführt worden, der ist ja am Dienstag gestorben, denkt er lange über die Gewaltfrage nach und korrigiert mehrfach seine Antwort. Schließlich sagt er, Zitat, der bewaffnete Kampf war vielleicht nicht falsch, aber es war aussichtslos, das Abmurksen vietnamesischer Kinder beenden zu wollen, indem wir hier eine zweite Front eröffneten. Die Frage ist also, konnte man durch Gewalt in der Ersten Welt, im Herzen der Bestie, wie Che Guevara sagte, so etwas wie den Vietnamkrieg beenden oder überhaupt jedes imperialistische Abenteuer, kann man das bekämpfen, indem man dann hier in den Ländern die Truppen dahin schicken, in dem Herz des Imperiums die Zentralen angreift? Ist das legitime Gewalt? Ist das Terrorismus? Stadtguerilla, alles das waren heiß diskutierte Fragen in den sehr späten 60ern und den 70er Jahren in Deutschland und weltweit. Ja, also in diesem Punkt bin ich zum Beispiel nicht einverstanden mit Fritz Teufel, der hat gesagt, wir wollten das Abschlachten von vietnamesischen Kindern verhindern. Und es war falsch zu denken, wir können das stoppen, wenn wir hier eine zweite Front aufmachen, also in Europa oder in Deutschland. Also das glaube ich nicht, dass es falsch ist. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, sich überhaupt zu wehren. Also ich kann mich noch erinnern, wo mal eine Gruppe von nordamerikanischen Studenten nach damals Nordvietnam geflogen ist und sich mit Ho Chi Minh getroffen hat. Und die haben ihn gefragt, wie können wir da die Studenten der westlichen Welt denn helfen, dazu beitragen, die Aggression des US-Imperialismus zu stoppen hier in Vietnam. Dann hat er gesagt, indem ihr den Klassenkampf in eurem eigenen Lande führt. Ja, also so verstehe ich das mit der zweiten Front. Und ich glaube, dass das schon bis heute eine richtige Einschätzung ist. Gut, legitim die Gewalt, revolutionäre Gewalt, Legitimität. Das entscheidet jeder, der revolutionär ist, für sich. Und da fragt man nicht und bittet nirgendwo um Erlaubnis, das ist schon mal klar. Fritz Teufel ist später dann, als er aus dem Gefängnis zurückkam, ist er nach London gegangen, das war 1980. Er sagte selber, er wolle die ganze Scheiße endlich hinter sich lassen. Mit der ganzen Scheiße meinte er wahrscheinlich die Bundesrepublik, die Bewegung und alles, was sich darum knüpfte. Er beginnt ein neues Leben, wird Vollkornbäcker in London, später Fahrradkurier in Berlin. Er bleibt Humorist, schreibt ein Jahr lang regelmäßig für die Taz, fährt mit dem Fahrrad durch halb Europa, verfasst Reiseberichte voller teuflischer Wortspiele. Du hast vorhin ein paar zum Besten gegeben, Werner. Muss es nicht wahnsinnig anstrengend sein, ein Leben lang den Clown zu spielen, wird er gefragt. Er sagt, ich kann nicht anders. Das sagt er im Januar dieses Jahres. Schwer schon von Parkinson und einer Krankheit, die Morbus Bechterew heißt, gezeichnet in seinem letzten Interview. Das ist ein innerer Trieb, der mich überkommt. Nasila, du als Medizinstudentin, was ist denn der Morbus Bechterew? Ich auch gerade überlegt. Also Parkinson wissen wir, ne? Ja, ja. Aber Morbus Bechterew, ich weiß es nicht. Und das hat irgendwas zu tun mit Gelenken, ja, und mit Wirbelsäule. Genau, weil er war gelähmt. Die Wirbelsäule, ne, so langsam, ja, versteift und immer unbeweglicher wird, ja, und so irgendwie. Gut, wir notieren uns das und suchen es nachher in YouTube. Das ist jetzt nicht wichtig als Beitrag für die Sendung. Wir wissen nur, er war die letzte Zeit querschnittsgelähmt. Er meldete sich am Telefon zum Beispiel, meldete er sich mit Parkinson. Parkinson am Telefon. Er war immer so ungeheuer aufrecht, beschreibt seine Frau Helene Lollo, die zweite teuflische Charaktersäule. Nach den Interviewsitzungen lehnt er es ab, ins bezahlte Taxi zu steigen, quält sich lieber auf wackeligen Beinen die Treppen zur U-Bahn hinunter. Für Benzinesen hatte Teufel mit seiner abgöttischen Liebe zum Fahrrad nie etwas übrig. Der nannte also Leute, die Auto fuhren, die Benzinesen. Auch ein lustiges Wort. Das Fahrrad hat er noch genutzt, als er kaum noch gehen konnte. Meine Liebe muss damit zusammenhängen, so sagt er einmal, dass der große Leonardo da Vinci das Teil erfunden hat. Es ist diese Mühelosigkeit und Leichtigkeit, mit der man sich fortbewegt. Stellen Sie sich vor, Sie fahren eine wunderschöne Straße entlang. Es blüht und summt und duftet. Ein paar Mädchen stehen am Straßenrand. Ja, das war Teufelsche, auch sagen wir mal, die Erotik des Fahrradfahrens. Die hat er da auch nicht vergessen. Er war also ein sehr sinnlicher Mensch, oder? Was man so hört. Aber er hat ja auch die Kommune 1. War das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Er war der Begründer der Kommune 1, richtig? Oder hat auf jeden Fall in dieser gelebt? Er hat da gelebt mit mit Rainer Langhans, Uschi Obermeier. Hat und die war ja auch bekannt dafür, für ihre sexuellen Exzesse. Jein, junge Leute neigen alle zu sexuellen Exzessen. Das ist auch gesund und natürlich und nicht schlecht. Nur die 68er, die haben das praktisch als erste Generation vielleicht sehr öffentlich wirksam gemacht, haben das ausgelebt, ohne es zu verstecken, haben da so eine Art Kult draus gemacht. Mhm. Es gab da die Kiss-Ins, man hat sich da öffentlich geknutscht und geküsst in Parks, auch in Bonn damals am Kaiserbrunnen. Da trafen sich die Schüler und die Halbwüchsigen und knutschten da den Nachmittag rum, um die Erwachsenen natürlich auch zu schocken und um zu zeigen, guckt mal, ihr verklemmten alten Säcke, wir sind frei, wir sind hip, wir sind erotisch, wir sind Hippies. Das war auch eine Demonstration von Love-Ins. Man wollte zeigen, wir sind die Generation, die sich auch liebt. Dazu gehörte Fritz Teufel natürlich auch. Die bürgerliche Presse hat da natürlich, ich weiß noch, was damals für Schlagzeilen gab, Sexorgien in der Kommune 1, das wilde Leben der Politkommunaden und was da alles kam. Dann kamen immer diese Reportagen in den Boulevardblättern, um natürlich auch den Normalbürgern zu zeigen, guckt mal, so lustig und geil leben diese Leute, ne? Auf eure Kosten. Es wurde ja auch immer gegen sie gehetzt, ne? Diese langhaarigen Affen. Ihr müsst arbeiten und die können den ganzen Tag bumsen und Haschisch rauchen, ne? Auf, macht sie nieder. So ungefähr war das Klima damals in der Bundesrepublik von der Rechtspresse angeschürt. Gott sei Dank waren die meisten Leute, sahen das durchaus mit einem sehr, würde ich sagen, wohlfälligen Blick. Ich weiß noch, in Bonn damals oder auch am Kaiserplatz, die meisten Leute, die da vorbeikamen, die fanden das nett, dass die jungen Leute sich doch so lieb haben. Es gab natürlich immer ein paar alte Nazis und auch Rechte. Aber im Allgemeinen war das Klima schon relativ an sich relativ links in den 70ern, in den frühen 70ern. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Also in Berlin war es schon härter. Ja, die Frontstadt, klar. Die Reaktion, die Haltung der Bevölkerung eben total verblödet durch die Bild-Zeitung und was gab es da noch, BZ und Morgenpost, alles Springerpresse. Das war wirklich jeden Tag eine brutale Hetze gegen alles, was ein bisschen links oder sagen wir überhaupt nur anders war. Ja. Und dann kamen halt diese Sprüche, geh doch rüber in den Osten, wenn es euch hier nicht passt, ne? Ihr langhaarige Affen, ihr Schmarotzer, ihr lebt auf unsere Kosten, ne? So ähnlich wie es heute gegen die Hartz-IV-Empfänger geht. Ne? Damals waren es halt die Studenten, die da protestiert haben. Und was ihr vorher gesagt habt, also ist halt auch eine Ausformung dessen, was damals auch aus der Protestbewegung gegen Vietnam kam, aus den USA, die Parole Make Love Not War. Das war eine der schönsten Parolen, die jemals erfunden wurden. Diese Parole, die braucht man noch nicht mal zu kommentieren, die sagt eigentlich absolut alles. Kommen wir weiter zum Leben des Fritz Teufel. Die letzte Phase seines Lebens war die Parkinson-Phase. Fritz Teufel ertrug 8 Jahre Knast und 8 Jahre Parkinson. Sein Rezept gegen die Krankheit war neben dem gelegentlichen Stoßseufzer Parkinson am Telefon ein kleiner weißer Ball. Er spielte unermüdlich Tischtennis und rekrutierte dafür als Spielpartner auch alte K1-Kommunaden. Nach einer halben Stunde Ping-Pong-Ballett kommen Körper und Nerven zur Ruhe. Liebster Spielort war ihm notfalls auch in einem dicken Mantel bei Graupelschauer eine Tischtennisplatte im Park, unweit vom Amtssitz des Bundespräsidenten. Jo, Köhlers noch. Solange der noch Köhler hieß, erzählte Teufel gerne, dass die beiden dasselbe Ludwigsburger Gymnasium besucht hatten. Der Präsident und der arme Teufel. Der lebt im Wedding ohne jegliche Reichtümer, ohne Bett und Schrank, fast immer noch wie ein Student. Ich beklage mich nicht, ich bin genügsam und wenn ich wirklich etwas brauche, dann bekomme ich es auch. Fritz Teufel. Sein letztes Interview sollte mit seinem berühmtesten Satz enden. Doch Teufel verweigerte sich, als er der historischen Choreografie gehorchend aufgefordert wurde, sich zu Ehren des Gerichts zu erheben. Nein, ich werde diesen Satz nie wieder sagen. Das sollen andere tun. Ich habe genug getan für die deutsche Rechtspflege. Werner, du hast ihn vorhin zitiert, sein berühmter Satz, wenn's der Wahrheitsfindung dient, ist längst nicht alles, was er zurücklässt. Auf seinem Schreibtisch stehen viele kleine Fahrradskulpturen, in den Archiven liegen unzählige Interviews und in unseren Köpfen bleibt das Bild eines zutiefst friedfertigen, witzigen, wenn auch zuletzt etwas bitter gewordenen schwäbischen Moralisten mit weichem Herz. Zitat, wir waren keine Krieger, wir waren eher Blues Brothers oder Stadtindianer, kurz vor der Einweisung in ihre Reservate. Verglichen mit den Jahrzehnten zuvor war unsere 68er Zeit eine friedvolle Epoche. Als Ende Februar die Wirbelsäule zumachte, so sagte Fritz Teufel das selber, war Teufel querschnittsgelähmt. Er quälte sich, Lebenslust und Abwehrkräfte schwanden. Am Dienstag dieser Woche ist er im Alter von 67 Jahren friedfertig gestorben. Tschüss, Fritz Teufel. Ja, also mir tut es auch sehr leid, dass der jetzt gestorben ist, weil also mir und vielen anderen bin ich hundertprozentig sicher, hat dieser Typ uns schon viel gegeben. Also fast könnte man sagen, wir sind alle ein bisschen reicher oder besser geworden durch ihn und die Sachen, die er gemacht. Jetzt ist er weg und dann das Einzige, was wir jetzt noch tun können, lieber Fritz, versuchen wir irgendwie dein Denken weiter zu pflegen, dafür zu kämpfen, wofür du gekämpft hast. Und in diesem Sinne, tschüss und the blues goes on. Family freuen sich, mich am Kingston Airport zu empfangen. Ob davon geträumt, auch jetzt nach langem Warten wurde es wahr. Ich flieg nach Jamaika mit der Air Canada. Die anderen sind schon da und bei mir ist nach der Passkontrolle alles klar. Ich sag dir, oh, ich bin verliebt. Die Hauptstadt in Richtung Robins Bay. Während einer von der Masse Finance Cliff dreht, kann ich immer noch nicht glauben, dass ich hier stehe. Im Geburtsort von Bob Marley oder einem großen Mann wie Markus Garvey trink ich Coco Juice und probier Sugarcane. Und ich finde es so wunderschön. Oh, ich bin Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt hier bei Contrabanda FM auf 91.4. Es ist Freitag, der 9. Juli 2010. Ein heißer Tag, ein schwüler Tag hier im Zentrum von Barcelona. 12 Jahre Niemandsland. 12 Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Die vermischten Katastrophen und Nachrichten vom heutigen 9. Juli 2010. Nicht 10. Juli 2009, 9. Juli 2010. Beginnen wir mit dem WM aus der deutschen Kicker. Ein 0-1 für die NPD, schreibt die Taz auf ihrer Homepage heute. Antifa liefert Ergebnisdienst aus Südafrika direkt an der Bundeszentrale der rechtsextremen Partei in Berlin-Köpenick ab. Polizei freut sich über geringe Ausschreitungen nach WM-Niederlage. Die Bundeszentrale der rechtsextremen NPD in Berlin-Köpenick ist am späten Mittwochabend von Unbekannten beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Hausfassade mit diversen Schriftzügen, wie beispielsweise Antifa, bemalt. Die Tat ereignete sich offenbar nach Ende des Spieles Deutschland gegen Spanien im Fußball-WM-Halbfinale, da das 0-1-Ergebnis der Begegnung auch auf der NPD-Hausfassade zu lesen war. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft hat es am späten Mittwochabend in Berlin vereinzelt Ausschreitungen gegeben. Auf der Fanmeile an der Straße des 17. Juni wurden 52 Menschen vorübergehend festgenommen, teilte die Polizei am gestrigen Donnerstag mit. Bei geschätzten 350.000 Besuchern sei dies aber eine eher positive Bilanz. Einen Autokorso bei den Spielen mit deutschen Siegen gab es am Mittwochabend auf dem Kurfürstendamm nicht. Na klar, wer hat schon Lust, in einem Autokorso mit Fähnchen schwenken durch die Straßen zu fahren, wenn die Nationalelf verloren hat? Das wäre natürlich Unsinn. Absurd. Ich denke, sollte man aber trotzdem machen. Die Wasserschutzpolizei fichte während des Spiels der deutschen Elf einen betrunkenen Jugendlichen aus der Spree. Der 17-Jährige war vom Gelände einer Strandbar in Friedrichshain ins Wasser gefallen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,27 Promille festgestellt. Die zweite ausführlichere Nachricht des heutigen Katastrophenblocks ist die Nachricht über die Amnesty-Studie zu Polizeigewalt. Schläger in Uniform. Amnesty International hat 15 Fälle von Misshandlungen dokumentiert und fordert Konsequenzen von der Innenministerkonferenz. So sollten Polizisten bei Einsätzen individuell gekennzeichnet werden. Das fordern übrigens Demonstranten und alle Leute, die mit dem willkürlichen Polizeiknüppel Bekanntschaft gemacht haben, schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Keine unabhängigen Ermittlungen. Polizisten, die sich gegenseitig durch Falschaussagen schützen. Beweismittel, die einfach verschwinden. In einem gestern vorgestellten Bericht von Amnesty International, AI, prangert die Menschenrechtsorganisation Misshandlungen durch die Polizei an, die nie aufgeklärt werden. Zitat: Das Prinzip, dass nicht ordentlich ermittelt wird, zieht sich durch. Wir sehen darin ein strukturelles Problem, sagte die Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, Monika Lüke. Wir wollen aber auch, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Polizei einen unglaublich schwierigen Job machen. Wir wissen das auch, sagte sie. Systematische rechtswidrige Polizeigewalt gäbe es in Deutschland nicht, heißt es da einschränkend. Trotzdem mangele es an Aufklärung der Fälle, was dauerhaft das Vertrauen der Bürger in den Staat untergrabe. Gewalt durch die Polizei in 15 Fällen hat Amnesty ausführlich recherchiert. In dreien starben sogar die Opfer. Insgesamt haben sich in den letzten Jahren 850 Menschen an die Organisation gewandt. Von einem Klima der Straflosigkeit ist in dem Bericht die Rede. Eines der größten Probleme sei, dass Polizisten in geschlossenen Einheiten, etwa bei Demonstrationen oder Razzien, keine persönliche Kennzeichnung tragen. In Berlin ist im Jahr 2008 in 636 Fällen gegen Beamte wegen Körperverletzung ermittelt worden. Es kam jedoch zu keiner Verurteilung. Wir fordern eine eindeutige Kennzeichnung von Beamten und wollen dazu Antworten von den Innenministerien hören, sagte David Diaz-Jogesch. Das ist der Europaexperte bei Amnesty International in London. In Spanien, Großbritannien und Schweden habe es gute Erfahrungen mit einer Kennzeichnungspflicht von Polizisten gegeben. Amnesty fordert zudem Videoaufzeichnungen in Polizeistationen, um Misshandlungen vorzubeugen. In Katalonien werde das bereits praktiziert. Wir erinnern uns, hier in Barcelona gab es vor ein paar Jahren spektakuläre Fälle von Folter und Misshandlungen in Kommissariaten und dann wurden Kameras eingeführt. Zuerst sogar versteckt und dann hat man wirklich gesehen, dass Polizisten Gefangene verhaftete, zusammenschlugen, folterten, demütigten und erniedrigten. Danach ist es mit diesem Phänomen offensichtlich zu Ende gewesen. In Katalonien werde das also bereits praktiziert, dort sei die Zahl der Prügelvorwürfe gegen die Polizei deutlich zurückgegangen, das sagt Díaz-Jogues. In Deutschland dokumentierte Amnesty besonders viele Fälle, in denen Ausländer oder Asylbewerber auf Polizeiwachen verprügelt wurden. Manche Polizisten hätten zudem ein falsch verstandenes Wir-Gefühl, kritisierte Lücke, immer dann, wenn sich Beamte gegenseitig mit falschen Aussagen deckten oder nicht gegen Kollegen aussagten. Immerhin werden seit 2009 Ermittlungen gegen Polizisten bundesweit erfasst. Deutschland hat außerdem einen nationalen Präventionsmechanismus eingeführt. Er überwacht in den 450 Einrichtungen der Bundespolizei, ob Personen, die festgenommen worden sind, nicht misshandelt werden. Die Stelle hat eine Mitarbeiterin und einen ehrenamtlichen Leiter. Polizei ist Ländersache. Die Reaktionen auf die Amnesty International-Forderungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland erheblich. In Berlin will Polizeipräsident Dieter Glietsch noch in diesem Jahr Polizisten verpflichten, Namensschilder oder Dienstnummer zu tragen. Ich werde nie vergessen, in der Taz gab es schon in den 80er Jahren eine berühmte Karikatur. Da sah man einen Polizisten, der sah aus wie so ein riesiger Goliath, so ein Gorilla-Typ mit riesigen Armen, der schlug auf drei kleine Hippies ein, die lagen schon am Boden, und er hatte ein großes Schild, auf dem Schild stand auf der Brust: Hier prügelt sie Hauptwachmeister Müller. Man konnte also genau sehen, wie dieser Prügler heißt. Auch in Brandenburg liegt ein entsprechender Gesetzestext vor, der auch von der CDU sogar unterstützt wird. Nummern oder Zeichen auf Uniform sind Unfug, erklärte dagegen der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Sie stellten alle Polizisten unter Generalverdacht und ermöglichten es, Beamte willkürlich Vorwürfen auszusetzen. Das heißt, ein Beamter, der sein Namensschild auf der Brust trägt, der ist willkürlichen Vorwürfen ausgesetzt. So schlimm ist das in der Republik. Ja, hier in Spanien ist es ja ähnlich. Ne? Da gibt es auch jetzt ein Gesetz, nachdem die, weiß jetzt nicht mehr, Dienstnummern oder Namensschilder tragen müssen. Das Gesetz ist da, aber aus irgendwelchen Gründen kommt es nicht so weit, wahrscheinlich, dass das wirklich durchgeführt wird. Das nennen sie dann verwaltungstechnische Gründe. Ja, die können also solche Gesetze mit verwaltungstechnischen Gründen aushebeln. Die haben dann irgendeinen Mechanismus in der Verwaltung, im Verwaltungsrecht, den sie rausziehen können und blockieren damit dieses Gesetz. Das geht. Jedenfalls, Hamburg rüstet seine Dienststellen bereits um. Mit Kameras auf Polizeidienststellen könne man letztlich alle Kritiker überzeugen, sagte Pressesprecher Ralf Kunz zur Taz. Das heißt, wenn man Kameras in Polizeikommissariate und Polizeistationen aufbaut und lässt da alle Winkel durchleuchten, dann kann man ja und lässt die rund um die Uhr bewachen, dann kann man ja sehen, ob da geprügelt und gefoltert wird. Eine gute Maßnahme wäre das. Die nächste Nachricht betrifft noch einmal den bunten deutschen Fußballsong Himmel. Da hat sich einiges getan. Der beste deutsche WM-Song entstand ungeplant. Der Rapper Bushido lernte den Nationalspieler Sami Khedira kennen. Ihr kennt alle Bushido vielleicht. Ihr kennt vielleicht auch alle Sami Khedira. Der schrieb vor der WM einen Song und Khedira spielte ihn dann der Mannschaft vor. Er ist der Team-DJ. Fackeln im Wind ist ein Aufputsch-Song. Die Spieler sollen ihn in der Kabine hören. Es geht so: Hey, yo, Deutschland, holt die Fahnen raus, sie hängen vom Balkon am Gartenhaus. An 1000 Fenstern, Autofenstern, der Kühlerhaube, auf den Benz, Mann. Ungefähr der Text dieses Liedes. In gebührender Stumpfheit rappt also Bushido mit seinem Partner K1, so heißt der Typ, über einen einfachen Beat. Und es wäre wohl längst nicht so bemerkenswert, wenn es nicht hieße, und jetzt kommt das Tolle: Ich glaube, ich spreche für das ganze Land, wenn ich sage, geht raus und gewinnt diesen Kampf. Wir holen uns den Pokal und das zum vierten Mal. Südafrika, wir kommen. Einfache Worte, die einen hierzulande neuen Sachverhalt beschreiben. Ja, ich sehe eure Gesichter. Moment, ich bin noch nicht zu Ende. Die Meldung hat noch einen kleinen Clou. Der kommt ja zum Schluss. Es geht darum, ein deutsch-tunesischer Rapper nimmt für eine Mannschaft die knapp zur Hälfte aus Migrantenkindern besteht, das selbstverständliche Recht in Anspruch, sich in die deutsche Geschichte einzuschreiben. Das Sommermärchen 2006 hatte ja noch eine Nationalmannschaft als Helden, die fast nur aus rein deutschen Spielern bestanden, die vollzählig weiß war. Der afrodeutsche Flügelstürmer David Odonkor gab ihr einen kleinen Farbtupfer, symbolisierte aber vor allem die Bereicherung, die eine Herkunftsgemeinschaft durch Zuwanderung erfahren kann. 2010 ist alles anders. Ohne Mesut Özil und Khedira würde diese Mannschaft schlicht nicht funktionieren. Ohne Migrantenkinder geht schlicht nichts. Aber auch das alte Sommermärchengefühl findet dieses Jahr seine musikalische Entsprechung. Schland, oh Schland, hier im Niemandsland schon gespielt, heißt das Stück. Es kommt von Uwe Lehner, einer blütenweißen Studentenkombo aus Münster, die Satellit, den Grand Prix-Siegessong von Lehner, zu einer Fußballhymne umdichtete. Das Ergebnis steht im Netz, ihr könnt es alle sehen. Und dann von Lenas Entdecker Stefan Raab bekam es sogar Unterstützung. Ja, ich finde es wirklich eine der wenigen positiven Sachen bei dieser Geschichte, dass jetzt auch einige Spieler da sind mit, sagen wir, Migrationshintergrund. Aber trotzdem bin ich ganz froh, dass dieser Wahn jetzt enden geht am nächsten Sonntag. Herzlichen Glückwunsch, liebes Deutschland, dass du schon früher ausgeschieden bist. Lange genug hat es ja gedauert, aber ihr habt wenigstens jetzt schon Ruhe dort vor diesem dumpfblöden, dümmlichen Deutschland, Deutschland Geschrei. Es trötet jetzt weniger. Aber so gibt es jetzt wieder Zeit, an wichtigere Sachen zu denken. Aber hier in Spanien müssen wir das noch aushalten bis zum Sonntag. Diese Viva España-Geschichten, ja, was wir ja von Franco schon können. España, España. Also ich kann es einfach nicht mehr hören. Dann diese Leute, die, wenn sie die Nationalflagge sehen, dann kriegen sie einen inneren Orgasmus. Jetzt fängt es schon an, fangen sie an zu sprechen von La Raza Española, die es dem Rest der Welt wieder gezeigt hat. Und wenn ich dann die Bilder sehe, die Königin beglückwünscht die Mannschaft. Zapatero grinst zufrieden, Rajoy grinst zufrieden, plötzlich sind wir alle wieder eins. Ja, das ist, also ich bin froh, so habe ich den Eindruck, es fehlt gar nicht mehr viel dazu zu sagen. España, una, grande, libre. Ja? Also was ich zum Beispiel, ich habe mir das Spiel auch angeguckt, da, Deutschland gegen Spanien, einer hatte eine Deutschland-Fahne dabei, die ist ja bekanntlich schwarz-rot-gold. Ne? Dann haben wir das Goldene weggeschnitten, sodass nur noch schwarz und rot übrig bleibt. Dann haben die Fahne dann, sagen wir, eine anarcho-syndikalistische Fahne verwandelt. Das kann man einfach viel leichter noch aushalten. Wie Werner gerade so schön sagte, wo der Erfolg da ist, da klemmt sich natürlich alles an die Nationalmannschaften ran. Wenn sie verlieren, dann werden sie gemieden wie die Pest, das ist klar. Die Königin hat schon fleißig immer auf Publicity erpicht die spanische Nationalmannschaft besucht. Hätten sie verloren, da hätte die Königin sich wahrscheinlich nicht blicken lassen. In Deutschland hat die Atomlobby versucht, sich auf eine sehr dreiste Weise die Lorbeeren der deutschen Nationalmannschaft an den Hut zu heften. Das hat sogar den erzkonservativen DFB aufgeschreckt. Theo Zwanziger, Präsident des Deutschen Fußballbundes DFB, ist mit dem Versuch vorerst gescheitert, der deutschen Kernkraftlobby die Werbung mit Fußballmotiven zu untersagen. Der Chef des Deutschen Atomforums, Ralf Güldner, die deutsche Atommafia, also weigert sich, eine von Zwanziger geforderte Unterlassungsverpflichtungserklärung zu unterschreiben. Der DFB wirft dem Atomforum vor, in den Anzeigen werde eine Parteinahme des DFB für die weitere Nutzung der Kernkraft suggeriert. In den Werbetexten heißt es zum Beispiel, dass nicht nur für unsere Jungs das Zusammenspiel der Schlüssel zum Erfolg sei. Das heißt, die Atomlobby nimmt sich dreist das Recht, ein paar Fußballspieler in dem Trikot der deutschen Nationalelf zu zeigen, natürlich von hinten ziemlich anonym, und schmückt sich praktisch mit den Erfolgen der Nationalmannschaft und macht sich da gleichzeitig für noch mehr Atomkraft stark. Eine sehr perfide und widerwärtige Art, sich an den Erfolg, an den sportlichen Erfolg von Sportlern zu klemmen mit einer schmutzigen, gefährlichen Technologie. Atommacht. Nein, danke. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Jo, agur. Приготовьтесь к самому интересному. Für dich sind alle. Seele aufgesplittert, war Zorn entbrannt, gar rasend wild. Und nichts hat meinen Durst gestillt. War Nacht für Nacht für Nacht für Nacht in Schutt und Asche aufgewacht. Eines unserer nächsten Themen wird sein die Droge. Nasila, du hast etwas vorbereitet zum Thema Drogen. Vielleicht gibst du eine kleine Einführung ins Thema. Augenblick, ich muss dir gerade dein Mikro öffnen. Entschuldigung, jetzt. Kein Problem, ich habe ja auch lange nicht geredet. Was daran lag, dass ich so fertig war wegen der Hitze. Gibt es keine Droge gegen die Hitze? Oh, weiß ich eisgekühlter gar nicht. Whisky zum Beispiel. Oder Bommelunder. Eisgekühlter Bommelunder. Eiskaffee, weil Kaffee ist ja auch eine Droge. Ich glaube, in einer halben Stunde werden wir uns unten ein eiskaltes Bier reinschütten, um den Salzverlust wieder auszugleichen. Ne? Ja, das war auch eine gute Idee. Ja, ich habe mich mit dem Thema Drogen beschäftigt, weil ich mir ist aufgefallen, jetzt die nach 10 Monaten Barcelona oder Spanien, dass hier in Spanien ja relativ viele Drogen konsumiert werden. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ich will jetzt nicht sagen, dass in Deutschland weniger konsumiert wird, aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, also ich bin hier öfters mit Drogen konfrontiert worden als in Deutschland. Und das hat mich dann mal interessiert. Und dann habe ich mich mal hingesetzt, habe ein bisschen mit Leuten geredet, gefragt, ja, wie sieht das aus, was machst du, wieso nimmst du Drogen, welche Wirkung haben die? Und die haben mir das alles ganz nett und schön erklärt. Fand ich auch alles relativ logisch so. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt guck doch mal im Internet, was kann man denn dazu so finden, ja? Und dann habe ich so einen Bericht gefunden, ein ziemlich alter Bericht von 2005. Und ich dachte, ich denke mal, dass der Inhalt weiterhin zutrifft. Ich denke nicht, dass sich da jetzt in den letzten 5 Jahren viel verändert hat. Und ich kann ja einfach mal ein bisschen was rauslesen und danach kann ich ja dann noch weitermachen, so darüber sprechen, was ich gefunden habe. Ja, einverstanden. Klar, klaro, immer Bericht. Der Bericht kommt vom Spiegel Online. Ah ja, okay. Aber ja, okay. Ja, die kennen sich ja auch aus, die kiffen ja auch wie verrückt im Spiegel, ne? Wahrscheinlich. Ich glaube, die koksen sogar. Ja, die koksen, glaube ich. Ja, die haben ja Geld, die koksen. Genau. Und dann nehmen sie Designer-Drogen. Genau. Ja, ich habe jetzt gerade gehört, dass Ende der 90er ein Gramm Koks in den USA 200 irgendwas Euro gekostet hat. Aha. 200 Euro, viel, ein, ne? Gramm Koks, das ist eine Menge, ja. Das ist richtig viel. Ja gut. Weil das war doch früher 8 Dollar. Oder Augenblick, ein Gramm, Moment. Nicht Euro, Dollar, Entschuldigung, 200 irgendwas Dollar. Ja. Aber schon viel, schon viel. Europa waren das irgendwie 160 D-Mark, Euro gab es da noch nicht, dann war das wahrscheinlich D-Mark. Für ein Gramm? Ein Gramm. Jetzt kostet es, jetzt habe ich mich informiert, jetzt kriegst du was für 86 Euro kriegst du ein Gramm in Spanien. Na gut, mir ist es egal, ich nehme sowieso nicht. Was kann man machen mit einem Gramm? Ich bin da nicht Keine informiert. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ein Gramm. Vielleicht zweimal in die Nase ziehen oder sowas mit einem Strohhalm oder irgendwas. Ja, die ziehen gleiche, sich das ja in die Nase rein. Ja, ne? Ob ein Gramm für zweimal oder für 20 Mal reicht. Ne? Also hängt da wahrscheinlich von der Leine ab, so wie dick die ist oder wie viel du schon, also wie viel. Also du, ist ja auch so, dass umso mehr Drogen man nimmt oder so, umso häufiger, umso mehr benötigt man ja, weil man ja irgendwann so ein bisschen resistent wird gegen die Wirkung. Ja. Kann sein, dass jetzt vielleicht wir uns zusammen alle einen Gramm gut teilen könnten, aber jemand, der das täglich nimmt, vielleicht gerade mal 3-4 Stunden auskommt mit, ich weiß es nicht. Ich fange mal an. Ja. Bitte. Also, der Bericht lautet, Europäer koksen mehr. Und geht folgendermaßen. Die Europäische Union legt in ihrem neuesten Bericht zum Drogenkonsum besorgniserregende Zahlen vor. Schon jeder fünfte Europäer zwischen 15 und 34 Jahren greife zu Cannabis, Ecstasy oder Kokain. Heißt es im Jahresbericht 2005 der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, der heute in Brüssel veröffentlicht wurde. Insbesondere der Konsum von Kokain steige deutlich an, so die Experten. Erst vor 2 Wochen war eine von Spiegel Online initiierte Untersuchung deutscher Flüsse ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass der Kokainkonsum in Deutschland weit höher liegen dürfte als bisher vermutet. Kokain ist zu einem wichtigen Element der europäischen Drogenszene geworden, betont der EBDD, also die Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Es gebe überdeutliche Hinweise darauf, dass die Einfuhr und der Konsum der Droge zugenommen haben. Insbesondere bei jüngeren Männern und in den Städten sei Kokain auf dem Vormarsch. Spanien und Großbritannien sind im Ländervergleich die Spitzenreiter. Dort haben dem Bericht zufolge fast 5% der jungen Erwachsenen im vergangenen Jahr Kokain genommen und damit die Ecstasy- und Amphetaminkonsumenten überholt. Der Anteil der Ecstasy-Konsumenten unter den jungen Europäern liegt im europäischen Durchschnitt und auch in Deutschland knapp bei 2%. Neben dem Kokainkonsum nahm in ganz Europa auch der Genuss von Amphetamin und Ecstasy zu. Bei den meistkonsumierten Drogen landete Ecstasy im aktuellen Jahresbericht erstmals auf dem 2. Platz nach Cannabis und Amphetaminen. Das war der Bericht von 2005. Wie vorhin schon erwähnt, ich glaube, es hat sich nicht viel verändert. Vielleicht sind sogar die Werte jetzt ein bisschen nach oben gestiegen mit der Krise, mit der Unzufriedenheit. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass sich nicht viel verändert hat. Ich glaube sogar, dass der Drogenimport noch gestiegen ist. Ja, dadurch, dass sie Afghanistan natürlich ganz schön unter Kontrolle haben. Mhm. Und der Mohn blüht natürlich wie verrückt in Afghanistan. Unter den Taliban verboten ist, glaube ich, die Produktion um, weiß ich nicht wie viel, 1000% in Afghanistan in den Jahren nach dem Einmarsch der NATO und US-Truppen ist praktisch die Drogenproduktion in Afghanistan auf die Werte, sagen wir mal, der 70er oder 80er Jahre wieder hochgeschnellt. Das heißt, Drogenimporteur Nummer 1, besonders in den Gebieten, wo die deutschen und Ami-Truppen und britischen Truppen sind, da wird ordentlich Rohmon ausgeführt, Rohopium. Mhm. Die anderen Drogenmärkte müsste man jetzt gucken, wie es da aussieht. Da habe ich was. Ja, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Cannabis. Gehört zu den weltweit am meisten angebauten und gehandelten Drogen. Platz 1. Danach kommt Kokain. Nach Cannabis die zweitmeist gehandelte Droge weltweit und wird vor allem über Südamerika nach Europa transportiert oder jetzt auch seit neuestem ein paar Jahren, vielleicht Jahrzehnten sogar schon, über Zentralamerika und die Karibik. Und und wie ich vorhin auch jetzt schon in dem Text, den ich vom Spiegel Online erwähnt habe, gehört Spanien auf jeden Fall zu den meistkonsumierenden Ländern. Und vor allem bezogen auf den Kokain, auf das Kokain gehört Spanien zu den, ja, zu den Hauptkonsumenten. Ja. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass hier die Drogen vor allem über Spanien dann in den restlichen Teil Europas transportiert werden. Also ja, und Spanien ist ja auch Mafialand, das muss man einfach sagen. Die Leute wollen, die denken, Italien sei das Mafialand Nummer 1, aber es gibt sogar Experten, die sagen, dass Spanien mittlerweile schon als die Hauptbasis der Mafia gehandelt wird. Spanien hat auch die meiste Küste. Spanien hat beste Beziehungen zu Südamerika. An der Küste Galiciens, da kommt die Droge in kleinen U-Booten an. Ja, ja. Stimmt, habe ich auch gelesen. Die galizische Küste ist praktisch Drogenfreihafen für die ganzen Drogenbarone aus Südamerika und Kolumbien. Das ist bekannt. Es wird nicht viel darüber geredet. Manchmal kommt irgendein besonders spektakulärer Fall an die Öffentlichkeit, dann ist das Thema mal wieder auf dem Tisch. Aber ansonsten köchelt das, wird das ganz schön klein gekocht in der Presse und in den Medien, weil es niemanden interessiert, ganz einfach. Sei denn, es gibt einen spektakulären Mord oder sonst was. Ja, der, oder irgendwelche Bandenkriege. Direktor hier im Hafen von Barcelona, ja. den sie jetzt geschnappt haben, der, weil einige Container dann vollgeladen waren mit Kokain. Ne? Ja, Mafia gibt es ja praktisch, hier müsste man umgekehrt fragen, gibt es noch Länder, wo die Mafia nicht drin sitzt? Ne? Und deshalb geht es halt auch so weiter, habe ich den Eindruck, weil im Grunde die Nachfrage ist natürlich da, ja, warum werden Drogen konsumiert? Das Erste, was einem einfällt, die Leute haben Probleme und versuchen sich dann halt zu betäuben mit irgendwelchen Drogen, aber eher ist es ja halt wie überall in der Wirtschaft auch da so, dass sich der Markt seine Nachfrage schafft, ja. Und solange die Leute da halt dran verdienen, solange wird da nichts geändert, wird auch nicht ernsthaft versucht, zum Beispiel politisch durchzusetzen, Straffreiheit für Drogenkonsum. Wenn das kommen würde, dann wäre mit einem Schlag, dann könnte man die Drogen zu kontrollierten Preisen in der Apotheke kaufen, aber dann wäre ab dem Moment das ganze Geschäft weg. Einfach deshalb läuft die Sache weiter. Ja. Also ich weiß nicht, ob stimmt, in Mexiko habe ich zum Beispiel mal gehört, dass 60% vom Bruttosozialprodukt mit dem Narkotrafiko zu tun haben und von da geschaffen werden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja, es hat eine enorme Bedeutung, die Droge. Es ist ein großer Wirtschaftsfaktor. Drogen, Waffen und Prostitution, das sind die Wirtschaftsfaktoren, die die Welt mitbewegen. Waffen natürlich noch. Und das ist in Händen von zwei großen weltweiten Organisationen. Das sind die kriminellen Organisationen und Mafias, dann in vielen Gebieten auch bewaffnete Milizen und Guerilleros und die Geheimdienste, ganz klar. Die Drogen laufen über die Geheimdienste und die Geheimpolizeien. Die kontrollieren, die haben die Informationen, die haben die Informationen zum Mob, zum Drogenhandel und die sitzen praktisch an der Quelle. Der Drogenhandel läuft so. Ich kann allen ein Buch empfehlen von Hans-Georg Beer. Ich weiß nicht, Werner, der dürfte dir ein Begriff sein. Hans-Georg Beer, sein berühmtes Werk Weltmacht Droge. Der hat zwei große Bücher geschrieben, die praktisch ein Muss waren, so ungefähr in den 80er Jahren. Die wurden in allen Kneipen in Kreuzberg verkauft, in allen alternativen Buchläden. Das eine Buch heißt also, wie gesagt, Weltmacht Droge, Hans-Georg Beer. Das war praktisch ein Bestseller von ihm. Und das zweite Buch, das ist von 1980, Das Geschäft mit der Sucht, bei Econ erschienen. Und von Hanf ist die Rede, Kultur und Politik einer Droge, im Sphinx Verlag Basel erschienen 1982. Hans-Georg Beer schreibt man mit B-E-H-R. Hans-Georg Beer, Journalist und Sachbuchautor, 1937 in Wien geboren, leider 2010 in Hamburg, vor kurzem. Ja, was heißt vor kurzem? Ich sehe gerade, gestern in Hamburg gestorben, am 8. Juli 2010. Wow. Das war gestern. Wow. Das heißt, Hans-Georg Beer ist gestern gestorben. Beer studierte Medizin, Psychologie und Geschichte. Zunächst arbeitete er an verschiedenen therapeutischen Projekten mit. Als Journalist schrieb er besonders für Zeitschriften wie der Spiegel, die Zeit, Stern, Geo, Transatlantik oder Kursbuch. Seit 1955 führten ihn viele Reisen in den Nahen und Fernen Osten. Längere Zeit lebte er in Kathmandu. Neben Reportagen über die von ihm besuchten Länder arbeitete er viel über Drogenhandel und organisierte Kriminalität. Was du gerade gesagt hast, hat auch Hans-Georg Beer vertreten. Als bekennender Konsument von Cannabis trat Beer für die Entkriminalisierung von bzw. einen gelasseneren Umgang mit Cannabis ein. Er lebte zuletzt in Hamburg, Hans-Georg Beer. Ich kann mich noch erinnern an die großen Thesen in seinem Buch. Er hat sehr genau recherchiert. Er hat praktisch die Drogenwege bereist, die Wege, wo die Droge nach Europa kommt. Er hat mit Anbauern gesprochen, er ist in die Anbaugebiete gereist, in Afghanistan, in Persien, im Nahen Osten, in der Türkei. Er war in Zentralamerika, er hat mit Händlern gesprochen, mit Drogenbauern, er hat mit Geschäftsleuten, mit Mafia-Leuten, mit Polizisten gesprochen. Er hat wirklich ein sehr umfangreiches Werk über diese Sache geschrieben. Und er kam, wie gesagt, zu zwei großen Thesen. Er hat gesagt, die Gesellschaft, wie sie aufgebaut ist, unsere Gesellschaft braucht die Droge. Ohne Droge funktionieren unsere Gesellschaften nicht. Das war eine These von ihm. Eine andere These war, was ich gerade versucht habe, auch auszudrücken, dass der Drogenhandel ist in Händen von Mafia und Geheimdienst. Die beiden kann man nicht trennen. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Ohne Mafia und Geheimdienst funktioniert der Drogenhandel nicht. Und immer wenn es Kriege gibt, dann hat eine Seite irgendwo ein unheilvolles Übergewicht erlangt. Und dann muss da eine neue Machtbilanz wiederhergestellt werden. Dann kommt es wahrscheinlich zu Massakern und Leichen. Wo diese Regionen sehr unstabil sind, wie in Mexiko, wo sich die Banden, die nichts anderes haben als Drogenhandel, die kämpfen da um jeden Millimeter und nieten sich gegenseitig ab. Da mischt sich dann alles. Drogenhandel, Rache, Mädchenhandel, da wird alles gemischt. Wie steht ihr zum Thema Drogen? Sollte man Drogen erlauben? Alle Drogen? Nasila, sollte man Drogen legalisieren? Legalize, legalisiert die Drogen. Man könnte sagen, wie Werner schon meinte, man sollte es legalisieren, damit man eben einfach Kontrolle darüber hat und die Droge nicht, dass man nicht von der Droge kontrolliert wird, sondern dass es andersrum ist, dass man selber einen Einfluss oder eine Kontrolle ausübt auf die Droge. Das auf jeden Fall also finde ich gut. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, du sagst, okay, die Gesellschaft braucht die Droge. So, wir sind, das war schon früher so, Menschen haben sich damals schon mit Mescalin in verschiedene Ebenen gebracht und also es scheint normal zu sein. Die verschiedensten Kulturen haben sich auf die Drogen wieder. Oh Gott, ich kann gerade nicht reden. Ja. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, was ich dazu sagen soll zu der Frage Droge. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist das Gefährlichste. Ich habe das Gefühl, dass man irgendwie verblödet dadurch. So. Und dass auch vor allem eine ganze Kultur man dadurch verblöden kann. Ja. Ich bin hier, ich sehe viele Jugendliche, ich sehe viele intelligente Leute, die viel verändern wollen, sich auch weiterentwickeln wollen, persönlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle doch immer dann am gleichen Ort sind. Am Ende stehen sie total verdruckt in einer Bar oder in einer Diskothek und wissen nicht, wie sie nächsten Morgen überstehen sollen, weil sie auf einmal einen totalen Tief haben. Und dann denke ich mir, wäre das denn nicht doch effektiver, sich irgendwie anderweitig weiterzuentwickeln oder sich auszutoben? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, man verblödet so ein bisschen dadurch. Und die Bewegung, die junge Bewegung blüht nicht auf, sondern erstickt so ein bisschen. Droge ist natürlich eine Waffe. Droge ist ein vielschneidiges Instrument. Droge lenkt natürlich ab. Droge lullt ein. Droge macht resistent. Es gibt soziale Gruppen, die nehmen Drogen aus ganz unterschiedlichen Motiven. Zum Beispiel denkt an die Coca-Bauern im Hochland oder an die Minenarbeiter im Hochland von Bolivien. Die kauen die Coca-Blätter, um einfach die Widerstandskraft ihres Körpers zu erhöhen, das Schmerzempfinden zu senken und fitter zu sein und länger durchzuhalten, einen harten körperlichen Arbeitstag durchzustehen. Und da hilft ihnen die Coca-Droge bei. Andere Drogen haben sehr eng was mit Krieg zu tun. Alexander der Große hat in seinen Heeren schon die Droge mitgeführt. Mohn gemischt mit Kaffee. Mohn, damit die Leute Mut haben und keine Angst haben, schmerzunempfindlich sind. Und Kaffee, damit sie nicht einpennen und nicht so schlapp werden. Drogen begleiten die Menschheit seit Urzeiten, in Kriegszeiten, als Luxusdroge, als Mittel, um auszusteigen, um Rausch zu erzeugen. denkt an Charles Baudelaire, die künstlichen Paradiese. Der Rausch ist eigentlich etwas, was die Leute auch wollen. Die Leute wollen sich berauschen. Die Leute wollen praktisch mit Drogen einer tristen Realität entfliehen. Ja, das glaube ich halt eher, ja. Das ist eine Flucht aus einer tristen Realität, ja. Eine traurige Gesellschaft, die sonst nichts zu bieten hat, außer Arbeit, Not und, sagen wir mal, schlechte Behandlung der Menschen. Da ist die Droge natürlich ideal. Oder denkt das Thema Droge und Gefängnis, Droge und Prostitution. Die Drogen sind immer gekoppelt an irgendwas. Droge und Subkultur. Droge und Revolution. Ich weiß noch, die Studentenbewegung hatte die Droge. Die Droge war da auch ein zweischneidiges Schwert. Die Geheimdienste hatten ein großes Interesse, die Droge, besonders harte Drogen, in die revolutionäre Jugend einzuführen, um diese Jugend praktisch zu vergiften. Dann tauchten Agenten auf und jubelten praktisch spottbillig die Riesenmengen von Drogen, Heroin und das Volk, um erstmal die Leute anzufixen, so nannte man das damals, als Einstiegsdroge. Nachher, um dann zwei Effekte zu erzielen. Erstmal ordentlich abzukassieren, wenn die Leute einmal süchtig waren. Und zum anderen die Leute eben aus allen politischen Zusammenhängen rauszureißen. Und dazu ist die Droge auch geeignet. Droge ist also ein multifunktionales Werkzeug für alle möglichen politischen und geheimdienstlichen Interessen. Und ein riesen Geschäftszweig, Industrie. Geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten. Aquí tenemos una noticia muy importante para decir. Ernest acaba de entrar aquí en el estudio y pues Ernest, espera, te tengo que buscar tu micro, no sé cuál es, prueba un momento. Es un sabotaje. Sí, creo que es el 4, ¿puede ser? Puede ser, el 4 efectivamente. Sí, es el 4, qué bien. Pues dime, hay una fiesta de aptitudes. Sí, suelo invitar a los oyentes de Niemensland, que mañana, sábado día 10 de julio, otro programa hermano de esta emisora que se llama Aptitud FM, pues celebra una fiesta en un sitio muy espectacular, bueno, bastante interesante para visitar, que es la Rimaya, la Universidad Libre La Rimaya, que está en la calle Gran Vía, a ver si tú sabes 555, Gran Vía 555. Exacto. El próximo dissabte, 10 de juliol, a partir de las 18 horas. Pues eso, a partir de las 6 de la tarde harán ahí como un poco de Linux Install Party, donde la gente se puede traer ahí sus ordenadores, no me después digas, un poco sí. de fiesta y cena. Y todos los beneficios pues son para la autogestión de esta emisora. Y nada, pues ahí en la Rimaya, que es todo este edificio ocupado de la Gran Vía, cerca Metro Urgell. Y Aptitud FM es ese programa que habla de software libre y temas de licencias, propiedad intelectual, etcétera, los domingos a las 9 de la noche. Muchas gracias. Que vengan ustedes, que venís, amigas y amigos de Contrabanda FM. Aptitud es la gran fiesta, la party Aptitud, es Aptitude Party. Bueno, gracias Ernest. Un abrazo. Den Schädel immer im Kreis, alle Drähte laufen heiß. Es riecht nach Hirn, verbranntem Fleisch. Ich stecke meinen Kopf ins Eis. Ich denk zu viel. Es wär gut, wenn mein Hirn aus dem Fenster fiel. Druck im Kopf, es gibt kein Ventil. 20.000 Szenen durchgespielt, 100.000 Szenen ausgedacht. Mein Höllenschädel raucht und knackt. Ich brauch ne Pause und ich pack das verdammte Ding und schraub es ab. Die Kugel fällt nach vorn, kann nicht sehen, bin ohne Ohren. Ich stehe im Dunkeln, ich hab meinen Kopf verloren. Der Tag bricht an, es klopft an deine Tür. Du machst auf, da steh ich ohne Kopf vor dir. Oh, halt mich fest, weil ich mich sonst verliere. Gut, wir hatten gerade unser Thema Drogen in Europa unterbrochen, Drogenkonsum, die Welt macht Droge, weil wir eine kleine Nachricht verlesen haben. Ein Programm von Contrabanda gibt morgen eine Party, das Programm Aptitud. Herr Nasila, was gibt es noch anzuführen zum Thema Drogen? Ich hatte noch was über Amphetamine kurz gefunden, weil, wie gesagt, mich habe ja interessiert, so wie das ist mit den Drogen, wann die, wo man sie zu finden hat, wo die Produktion stattfindet, wo am meisten beschlagnahmt wird. Und bei den Amphetaminen habe ich gefunden, dass zum Beispiel in West- und Mitteleuropa zum größten Teil die Produktion und der Handel von Amphetaminen stattfindet. Aber dass die Methamphetamine, die ja auch Amphetamine sind, aber es ist eine andere Gruppe, die sind im Volksmund als Speed bekannt, zum Beispiel in der Tschechischen Republik produziert werden. Und also auf, glaube ich, 80% dieser Droge wird in diesem Land produziert. Und erst seit 2004 weiß man, dass man auch in der Slowakei und in Bulgarien ebenfalls diese Droge vorzufinden, also ebenfalls dort produziert wird. Und ja, dann habe ich mir mal überlegt, weil ich habe anfangs gedacht, so, was sind Methamphetamine so? Habe gedacht, okay, Speed, haben wir ja auch schon was gehört. Ja. Und dann habe ich mich mal darauf aufmerkt, also habe ich ein bisschen gesucht und habe festgestellt, dass dieses Methamphetamine 1893 durch einen japanischen Chemiker Nagayoshi Nagai synthetisiert, also entwickelt wurde. Und dass diese Droge dann 1934 in Deutschland durch verschiedene Experimente weiter ausgeführt worden ist und ein bisschen dran geforscht worden ist. Und dass man dann herausbekommen hat, wie man das, also die Deutschland hat dann herausbekommen 1937, wie man selber dieses Methamphetamin produzieren kann, hat das dann herstellen kann, hat das dann patentiert und dann im Zweiten Weltkrieg angewandt. Im Blitzkrieg gegen Deutschland und Polen 1939 und 1940. Und dann vor allem an Soldaten, Fahrzeugführern und Piloten. Und die Begründung lautete, dass diese Droge halt eine Dämpfung des Angstgefühles, die Steigerung der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit bei Soldaten eben und halt ne, bei den Piloten und Fahrzeugführern hervorrufen würde. Und dass es deswegen eine gute Methode sei, diese Mittel an die Kämpfer auszuteilen. Später dann, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das dann im Vietnamkrieg angewendet und natürlich auch als Dopingmittel, ne? Auch ganz wichtig. Aufputschmittel natürlich, die Amphetamine, die sind ja bekannt für ihre aufputschende Wirkung und für die Leistungssteigerung zum Arbeiten und auch bei Sportlern. Ne? Sportler nehmen Amphetamine, das ist bekannt, um eben den nächsten Rekord zu brechen und weiter höher, schneller. Dann hat Deutschland vielleicht 1954 die Weltmeisterschaft gewonnen, deshalb, weil sie noch Restbestände hatten aus der Nazi-Zeit. Aber es ist interessant, weil genau das habe ich heute gelesen, dass man jetzt vermutet, dass das genau passiert ist, dass 1994 die WM, glaube ich, die Deutschen die WM deshalb gewonnen 54. haben. 54. Oh, 54, ja. 54, richtig. Ja. deswegen gewonnen haben, weil scheinbar ebenfalls gedopt worden ist. Nee, die haben die WM nicht wegen Doping gewonnen. Das waren Vitamine, das ist bekannt. Die hatten Schraubstollen. Die haben zum ersten Mal Schraubstollen eingesetzt. Lange Schraubstollen, weil im Wankdorfstadion in Bern hat es geregnet an jenem 4. Juli 1954. Und dadurch hatten sie eine bessere Standfestigkeit. Das war das Geheimnis der deutschen Nationalelf 1954. Aber es gibt auch noch andere Theorien, dass zum Beispiel Ungarn, das war ja der Partner im Endspiel, einfach nicht gewinnen durfte, auf keinen Fall, weil Ungarn, das Land, eben damals zum sogenannten Ostblock gehört hat. Und deshalb musste eben das andere Land, das nicht zum Ostblock gehört hat, sondern zum Westen, Deutschland gewinnen, wie auch immer, dass das dann irgendwie so hingedreht wurde. Aber gut, ist ja auch im Grunde scheißegal. Ja, der Sport bietet natürlich Tor und Tür für alle möglichen Legenden, schwarze und Lichtlegenden, die kreisen und kreisen. Unsere Sendezeit ist jetzt gleich zu Ende. Wir müssen raus aus dem Programm in wenigen Minuten. Drogen sind ein ewiges Thema. Unsere Gesellschaft lässt sie sich nicht denken mit Drogen, weiß ich nicht. Es gibt Sachen, die funktionieren vielleicht besser mit Drogen. Vielleicht würden sie ohne Drogen auch noch besser funktionieren. Die Droge ist, es gibt Drogen, die sind anerkannt, die sind gesellschaftsfähig. Kaffee, Tabak, Alkohol, das sind Drogen, die werden ganz offen verkauft. Die Drogen, die in den Apotheken verkauft werden, wie Vekamine und Aufputschmittel und Schmerzmittel und Psychopharmaka, die es auf Rezept gibt. Das heißt, unsere Ärzte sind Drogenhändler, die verschreiben und verkaufen Drogen. Das sind die größten Dealer, die man sich vorstellen kann. Wenn wir über Drogen sprechen, müsste man unterscheiden zwischen legalen Drogen und illegalen Drogen. Ich glaube sogar, es gibt viel mehr legale Drogen als illegale Drogen. Und wer da den Filter in der Hand hat, um zu unterscheiden, was legal und illegal ist, das ist auch die Macht, die kontrollieren will, was die Leute nehmen und was nicht. Zu diesem Thema, legal, illegal, fällt mir natürlich wie immer ein, scheißegal. Ne? Also ich glaube, für Hinz und Kunz, für dich und mich, ist es nicht so wichtig, was ist jetzt legal oder was ist illegal, und wir machen unsere Haltung davon abhängig, sondern einfach, ist es gut oder nicht gut für dich. Und wir haben nicht sehr differenziert jetzt zwischen den verschiedenen Typen von Drogen, aber also ich finde für mich persönlich zum Beispiel nach wie vor diesen sympathischen Satz auch aus den 60er Jahren immer noch ganz akzeptabel: am Morgen ein Joint und der Tag ist ein Freund. Also ich will damit nicht sagen, das jeden Morgen zu machen, aber so ab und zu, das glaube ich nicht, dass es schadet. Im Gegensatz dazu gibt es eine wirklich ungeheuer gefährliche Droge, die vor der man sich in Acht nehmen sollte, das ist die Arbeit. Arbeit als Droge, denken wir nur an die vielen Workaholics, die um uns herum schwirren, das ist gefährlich und davon sollte man sich hüten. Also ich will die Gelegenheit wahrnehmen, mich gleich zu verabschieden. Tschüss, bis nächste Woche. Ich gehe jetzt gleich ein Bier trinken. Ja, Nasila, wir sagen auch tschüss. Das war's für heute. Liebe Grüße und schönes Wochenende. Gleichfalls, ich grüße auch alle und haltet die Ohren steif. Bleibt an den Hörgeräten daheim, in den Wohnstuben, vielleicht auch in den Bunkern, wo ihr gerade sitzt, im Auto, im Taxi, auf den Kaffeeterrassen, unter den Dachböden, in den Gartenlauben, am Strand. Hört Kontrabanda FM 91.4. Gleich gibt es die Wiederholung von Sibaldone von letzter Woche. Und ich sage tschüss, adeo, adios. Bis nächste Woche, euer Detlef Jeskatz. Jo, agur, haltet die Ohren steif. Mein Emil, der meckert mir so brechenklötrig an. Mein Emil, der hat keine Scham. Mein Emil, der sagt mir, du, ich bin doch nur dein Mann. Und ich möchte von die Ehe auch was haben. Ich möchte dir hübscher und niedlicher, mit einem Wort appetitlicher. Dann würde ich mir viel mehr amüsieren. Geh zum Doktor, lass dir operieren. Ich lass mir nicht die Nase verpatzen, wegen Emi seine unanständige Lust. Ich lass mir nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wegen Emi seine unanständige Lust. Wie bin hat ja der Emil schon immer gewusst. Ja, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wen Emil seine unanständige Lust. Die Emma von Meyers ging bei Dr. Falschenfeld und ließ sich auf hübsch operieren. Die dusselige Emma gab dem Falschenfeld ihr Geld und nun glaubt, sie kann sie jeden Mann verfieren. Man hat ihr vermanscht in der Charité. Sie war schon mies, aber nu erst nö. Du hast einen Bauch wie ein Kerl und Podex wie ein 16-jähriger Girl. Ich lass mal nicht die Nase verpatzen, wie in Emil seine unanständige Lust. Ich lass mal nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wie in Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wegen Emil seine unanständige Lust. Ich werde doch mein Leben nicht bei so einem Doktor gehen. Ich hab für so einen Blödsinn kein Geld. Ich denk nur immer nach und ich kann es nicht verstehen, dass die Männer so ein vermanschtes Ding gefällt. Aus Liebe ans Messer, da lach ich nur. Ein richtiger Mann sagt, ich will Natur und macht da nicht von selber. Hilft ihm auch die neue Brust nicht auf den Damm. Also ich lass mal nicht die Nase verpatzen, wie in Emil seine unanständige Lust. Ich lass mal nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wie in Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst. Ja, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wie in Emil seine unanständige Lust.